Söhne nach Afrika. Nachgefragt wird nicht, das ist doch klar. Doch im Kriegsherd lauert die Gefahr. Politiker sagen, das ist nicht wahr. Amerika spielt hier Weltpolizei. Deutsches Geld ist auch dabei. Auch deutsche Soldaten werden weggeschickt. Dorthin, wo die Bombe tickt. Willst du sterben, deutscher Soldat? Willst du sterben, deutscher Soldat? Willst du sterben, deutscher Soldat? Willst du sterben, deutscher Soldat? Bürgerkrieg und Aidins Clan. Was sollen unsere Soldaten dort? Außerhalb Deutschlands, an diesem Ort. Deutscher Soldat, denk doch einmal nach. Öffne die Augen und werde mal wach. Für ihre Ziele wirst du verfeuert. Für Verteidigung bist du angeheuert. Willst du sterben, deutscher Soldat? Willst du sterben, deutscher Soldat? Willst du sterben, deutscher Soldat? Willst du sterben, deutscher Soldat? Sterben,